Mein Weg ist der Kolonnenweg der ehemaligen DDR-Grenztruppen. Ein Band ausgelegter Betonplatten über Berg und Tal, durch Wald und Wiese, durch dünn besiedelte Landschaft. Auf einem Hügel sehe ich einen alten Wachturm. Ich verlasse meinen Weg, um ihn zu untersuchen. Die Tür ist verriegelt. Ich breche sie nicht auf. Doch ein Graffito belohnt meinen Umweg. Grenzen sind für'n Arsch. Ich nehme dies als Tageslosung, steige ins Tal hinunter und trinke im nächsten Dorf zwei Gotzmanns grüner Biere.